auf einer kleinen Bank allein. Junge, Junge, das wär herrlich, aber nicht ganz ungefährlich. Du und ich im Mondenschein, das könnte so romantisch sein. Wenn ich sonst doch sehr modern bin, dazu sag ich doch nicht nein. Die blaue Nacht erzählt von Küssen, ein junger Mann will was von Liebe wissen. Du und ich im Mondenschein auf einer kleinen Bank allein. Ach, dann könnten diese Nächte noch ein bisschen länger sein. Kleinen Bank allein. Ach, dann könnten diese Nächte noch ein bisschen länger sein.